Salz in eine Schüssel. Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. So, mit dem Podcast hier habe ich es mir ernsthaft schwer gemacht. Und zwar deshalb, weil ich nicht so wirklich sprachlich begründen kann, warum ich den gut finde. Und das ist ja eigentlich das, was ich hier gerade tun soll bei so einer Wir hören Stimmenfolge. Nämlich erzählen, warum ich den gut finde. Und das kann ich ganz schlecht. Also ich finde den gut, sonst würde ich ihn hier nicht vorstellen. Aber ich kriege das, ich habe da keine Worte für. Ich bin eigentlich sogar gegen diese Sorte Podcasts. Beziehungsweise, ich muss es so ausdrücken, ich sage gerne mal den Satz, es gibt zu viele von diesen unstrukturierten Laber-Podcasts und die, die gut sind, sind NSFW mit Tim und Holgi. So, und ja, in den hier habe ich mal reingehört, weil ich den Namen skurril fand und gedacht habe, wer seinen Podcast so nennt, das müssen schräge Vögel sein. Der Podcast heißt nämlich Schmalzstullenministerium. Für die, die der Berliner Schnauze nicht mächtig sind, die Schmalzstulle ist das Berliner Wort fürs Butterbrot. Ja, und dann habe ich da mal reingehört und wenn man das tut, dann hört man erstmal sowas. Hier, nimm mal dein Tomatenbrot. Damit war ich jetzt, darauf habe ich jetzt, ach verdammt. Was denn? Darauf war ich jetzt gar nicht gerechnet oder damit war ich gar nicht vorbereitet, wollte ich sagen. Ah. Oder andersrum. Was du nicht alles sagen wolltest. Ja, was sie nicht alles sagen wollten. Genau, also wenn wir hier gerade gehört haben, sind Arne und Henry, die also diesen Podcast betreiben. Und die Grundidee ist, dass es quasi keinen thematischen Zuschnitt gibt, so ähnlich wie bei unstrukturierten Laber-Podcasts immer, aber dass sich gewissermaßen am Anfang die beiden auf die Themen der Sendung verständigen. Und das funktioniert so, dass jeder eine Liste mit Themenvorschlägen mitbringt. Die Größenordnung, in der sie da arbeiten, verändert sich über die ersten paar Folgen hinweg. Ich glaube, jetzt aktuell bringt jeder 6 Themenvorschläge mit und dann pickt sich der jeweils andere 3 daraus raus. Das heißt, es bleiben dann 6 übrig und diese 6 Themen besprechen sie dann und zwar in abwechselnder Reihenfolge und dazwischen wird immer mal auf ein Glöckchen gehauen. Ich spiele euch mal vor, wie diese Themenübergänge so aussehen. Dann erzähl doch mal, auf welchem Konzert warst du denn? Ich habe da ja schon in deiner Ecke... Halt. Erstmal, genau. So. Ich wiederhole den Satz nochmal, muss ja alles in Ordnung haben. Weil du nicht richtig gehauen hast. Jetzt, Bart gekratzt. Okay. Oh Mann, das ist so schlimm heute, ich weiß auch nicht. Erzähl doch mal, was möchtest du denn zum Thema Fußball loswerden? Wozu haben wir denn das Glöckchen, meine Güte? Puh, ich bin gerade nochmal rausgekommen aus der Nummer. Die Schmalzstullen sind alle, Menno. Ja, jetzt geht's bergab. Ja. Ihr dachtet vorher, es wäre schon schlimm, aber jetzt geht's bergab. Es gibt ja auch negative Höhen, habe ich gelernt. So wie negativ gewinnen. Was die ziemlich coole Überleitung gibt, denn in einem Radiostudio braucht man ja auch diverse verschiedene Effekte und sowas, nicht wahr? Glöckchen. Ich komme leider nicht ran. Arne, erzähl mir was über deinen Garten. Vielleicht sollten wir im Sommer auch mal auf Knäckebrot mit Schnittlauch umsteigen. Wir haben jetzt gerade geklingelt, Arne, du musst jetzt das neue Thema. Das Knäckebrot mit Schnittlauchministerium. Was hatten wir? Malzpullen. Malzpullenministerium. Genau, das Malzpullen. Oh Mann, ey. Henry, wann hattest du denn, wann haben deine Eltern dir das erste Mal Lego geschenkt? Was war dein erstes Videospiel? Mach mal Klingel. So, Plastiktüten. Klingel mal. Jetzt peitschen wir das durch hier. Ganz schnell 2 Sachen aus Istanbul. Ja, so, das war jetzt natürlich ein Zusammenschnitt, ne? Also das Glöckchen läutet immer ein neues Thema ein und davor wird dann das das, also ein Thema, aber auch durchaus zu Ende besprochen. Das habe ich hier jetzt immer rausgeschnitten. Und die eigentlichen Themen, die hier besprochen werden, das hat man hier schon zwischen den ganzen Klingelings immer mal wieder mitbekommen. Das ist eine riesen Bandbreite. Das sind ne Filme, Konzerte, Wissenschaft, dann so ein Nerdkram wie so Apps, Gadgets und Tools, will ich es mal nennen. Klettern und sonstiger Sport, Medien und Kultur, also so Dinge, so Serien, Computerspiele, Bücher, aber auch so Dinge wie Plastiktüten, ja, oder der eigene Garten oder Berichte von Reisen, auf denen jemand von den beiden war und so weiter. Das ist also eine ziemliche Spannbreite. Und ich glaube, der Knackpunkt, weswegen ich diesen Podcast gut finde, ist, dass die beiden das einfach sehr, sehr, sehr sympathisch machen. Ich bringe euch nochmal eine Kostprobe. Aber da müssen wir darauf hinweisen, dass dieser Podcast dann nur für Hörer ab 12 Jahren geeignet ist, wenn du daraus vorlesen möchtest. Jemand, der seinen Kindern diesen Podcast vorspielt, ist auch, glaube ich, recht unverantwortlich. Meinst Denn, du? Ja, Kinder könnten in dieser Zeit deutlich bessere Sachen machen, wie zum Beispiel was lernen. Oder mit Hello Kitty Plüschtieren spielen. Ja, das machen aber nicht nur Kinder. Auch Erwachsene? Ja, auch Erwachsene, wie zum Beispiel meine Schwester. Aber die gucken dann auch My Little Pony. Das kann sein, weiß ich nicht. Hast du schon mal My Little Pony geguckt? Nee, aber es klingt auch schon nicht guckenswert. Ja. Oder? Ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nie gesehen, aber es sieht irgendwie aus wie die Glücksbärchis, finde ich. Die Glücksbär, die waren noch klasse. Der letzte Dreck waren die Glücksbärchis. Weißt du, was geil war? Die Gummibärenbande. Oh ja. Die waren nämlich viel geiler als die Glücksbärchis. Die Glücksbärchis waren immer so, IT-Tai, wir knuddeln uns jetzt mal alle. Ja, bis auf den Blauen, den fanden immer alle. Die haben richtige Abenteuer erlebt, ja, so wie Jungs. Die Glücksbärchis. Die Gummibärenbande. Naja, aber wer richtig was auf sich gehalten hat, hat Chip und Chap geguckt. Naja, die waren eh besser. Das ist ja wohl selbstverständlich, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat's auch gemenschelt. Gemenschelt hat's da, ja. Hat's auch gemenschelt. Und Baloo und seine Crew ist hat's aber auch gemenschelt. So, sowas aber, von. Ja. Ja. Sie fliegen, um zu fliegen. Nee, sie fliegen, um zu siegen, fliegen, Fracht und fliegen, Ziegen fliegen, bis die Fetzen fliegen, sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Okay, ich sehe schon. Wird schlimm, ja. Es wird schlimm. Ja, das ist halt so die Frage, ob man das schlimm findet, ne? Also, das ist die schöne Überleitung zur Frage, wer diesen Podcast hören sollte und wer eher nicht. Wenn ihr das schlimm findet, was ihr da gerade gehört habt, dann lasst es sein, ja? Dann hört das nicht, sondern das gehört zu so einer Sorte Format dazu, ob das nur NSFW ist oder Realitätsabgleich, Rindheit, wie diese Sorte von Podcasts nun mal alle heißen oder auch hier im Schmalstullenministerium. Es werden Themen angesprochen, aber es wird fürchterlich abgeschweift dabei und so weiter und die Themenbandbreite ist riesig und ja, wenn euch das auf den Sack geht, hört es nicht. Und wenn ihr das gerne hört, zumindest wenn das Leute machen, die sympathisch sind und auch was zu sagen haben und die das sowohl zwischendurch völlig albern veranstalten und dabei durchaus unterhaltsam sind oder die dann zwischendurch ganz auch ernst werden können und irgendwas in Ruhe zu Ende besprechen. Wenn ihr das aushaltet, dass das irgendwie so eine Mischung ist und das gut findet, dann wird euch dieser Podcast gefallen. Mir zumindest gefällt er sehr gut und ich kann ihn nur empfehlen. Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass es noch ein paar Specials gibt, Sondersendezone nennen die beiden das. Das ja sind Dinge, die entstanden sind, vor allem als Arne im Urlaub war. Da hat Henry alleine oder mit anderen Gesprächspartnern relativ thematisch zugeschnittene Specials veranstaltet, die eine ganz andere Handschrift tragen, aber die auch spannend und informativ zu hören sind. So, jetzt höre ich aber auf, hier rumzulabern, sondern gebe euch lieber Gelegenheit, das Ganze auch zu hören und wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald. Tschüss.